Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday we talked about the importance of having this intimacy with Jesus. Gestern haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eine intime Beziehung zu Jesus zu haben. Look what he reminds the young people of. Schau mal, woran Johannes die jungen Menschen erinnert. And I remind you, young people, you have defeated the evil one. Ihr jungen Menschen, ich erinnere euch daran, ihr habt den Bösen besiegt. Isn't it interesting that he reminds the young people that they have defeated the devil? Ist es nicht interessant, dass die jungen Menschen daran erinnert, dass sie den Teufel besiegt haben? I thought Jesus has defeated the devil. Ich dachte, Jesus hätte den Teufel besiegt. But now he's telling the young people. Aber hier sagt den jungen Menschen. It's important that young people always remind themselves of this thing. Dass es wichtig ist, sich immer wieder an diese Tatsache zu erinnern. That the victory of Jesus is the victory that belongs to them. Dass es der Sieg Jesu ist, der ihnen gehört. And this is what I see so many young people struggling. They don't know how to appropriate the victory of Jesus. Ich sehe so viele junge Menschen, die damit zu kämpfen haben. Sie wissen nicht, wie sie sich den Sieg Jesu zu eigen machen können. How many young people I have met in my life? So viele junge Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe. That live in this constant, permanent fight against the devil. Leben in diesem ständigen, permanenten Kampf gegen den Teufel. You know, the focus is what the devil did, what the devil has done, and what the devil is going to do. Ihr Fokus liegt darauf, was der Teufel getan hat, was der Teufel tut und was der Teufel tun wird. Constantly feeling attacked by the devil. Sie fühlen sich ständig von ihm angegriffen. But John is not reminding them that they are in a fight with the devil, but that they have defeated the devil. Aber Johannes erinnert sie nicht daran, dass sie sich in einem Kampf mit dem Teufel befinden, sondern vielmehr daran, dass sie den Teufel bereits besiegt haben. What would happen if every young person would take this really to heart? Was würde passieren, wenn sich jeder junge Mensch dies wirklich zu Herzen nehmen würde? And say, I'm one with Christ. Christ defeated the devil, therefore I also have defeated the devil. Und sagen würde, ich bin eins mit Christus. Christus hat den Teufel besiegt, also habe auch ich den Teufel besiegt. Sin has no power over me. The devil has no power over me. Die Sünde hat keine Macht über mich. Der Teufel hat keine Macht über mich. I'm totally free because of the victory of Christ. Ich bin durch den Sieg Christi völlig frei. And that's what I will express as I walk the earth. Und das werde ich zum Ausdruck bringen, während ich auf der Erde wandle. I've loved to work with young people and I've worked with young people most of my life. Ich habe schon immer gerne mit jungen Menschen gearbeitet und das habe ich fast mein ganzes Leben lang getan. And my experience has been this. Ich habe folgende Erfahrung gemacht. To appeal or to teach young people to live by their strength to get the victory is very destructive. Es ist sehr destruktiv, jungen Menschen zu vermitteln, dass sie sich auf ihre eigene Stärke verlassen sollen, um den Sieg zu erringen. Because the strong ones usually get some victories, but they usually fall into pride. Denn die Starken mögen zwar einige Siege erringen, aber sie werden in der Regel stolz. And the weak ones, say weak-willed Christians, the young people, they live in permanent frustration and self-accusation. Und die willensschwachen jungen Christen leben in ständiger Frustration und Selbstanklage. So as long as I remember, I've taught the young people to always celebrate the victory of Christ. Solange ich mich erinnern kann, habe ich junge Menschen gelehrt, immer den Sieg Christi zu feiern. And once they focus on Jesus and his victory and make it their own victory, sobald sie sich auf Jesus und seinen Sieg konzentrieren und ihn zu ihrem eigenen Sieg machen, they will remain humble, bleiben sie demütig and live in victory. Und leben im Sieg. Let's go to verse 14. Schauen wir uns Vers 14 an. I write these things to you, dear children, ich schreibe euch, liebe Kinder, because you truly have a relationship with the Father. Weil ihr wirklich eine Beziehung zum Vater habt. First he's telling them about the relationship with Jesus and he tells the young people about the victory over the devil. Zuerst spricht Johannes über ihre Beziehung zu Jesus, dann erzählt den jungen Menschen von ihrem Sieg über den Teufel. But now he's talking about the relationship with the Father. Und jetzt spricht über die Beziehung zum Vater. I have found that my experience has been the experience of many other Christians too. Ich habe festgestellt, dass meine Erfahrung auch die Erfahrung vieler anderer Christen ist. That they have a deep, intimate relationship with Jesus. Sie haben eine tiefe, intime Beziehung zu Jesus. But they struggle with having the same deep, intimate relationship with the father. Aber sie haben Schwierigkeiten, die gleiche tiefe, intime Beziehung zum Vater zu haben. And I understand this can happen because of the past they've been raised. Mir ist klar, dass dies daran liegen kann, wie sie erzogen wurden. But from understanding the Bible, aber nach meinem Verständnis der Bibel, it is not good enough to have a relationship with Jesus. We also need to learn to relate to our Father. Reicht es nicht aus, eine Beziehung zu Jesus zu haben? Wir müssen auch lernen, eine Beziehung zu unserem Vater aufzubauen. And when the Passion uses the word relationship here, wenn die Passion-Übersetzung hier das Wort Beziehung verwendet, in the Greek it's the same word that's used before. It's called an intimate relationship. Ist es im Griechischen dasselbe Wort wie zuvor? Es bedeutet eine intime Beziehung. Jesus is wonderful and I love him with all of my heart. Jesus ist wunderbar und ich liebe ihn von ganzem Herzen. But I'm telling you, the love of the Father heals areas of our hearts that otherwise won't get healed. Aber ich sage euch, die Liebe des Vaters heilt Bereiche unseres Herzens, die sonst nicht geheilt werden. I read a statistic from the United States of America. Ich habe eine Statistik aus den Vereinigten Staaten gelesen. That children who graze, who are raised up or who grow up fatherless, nach der Kinder, die vaterlos aufwachsen oder erzogen werden, they are suffering 7 times more difficulties than children who grow up with a father. 7-mal mehr Schwierigkeiten haben als Kinder, die mit einem Vater aufwachsen. The statistic also said, die Statistik besagt auch, that if a single dad raises a child, it is much better for the child than if a single mom raises it. Dass es für ein Kind viel besser ist, wenn ein alleinerziehender Vater es großzieht, als wenn eine alleinerziehende Mutter es großzieht. Now, of course, the ideal thing is that a great father and a great mother raise the children. Natürlich ist es ideal, wenn ein großartiger Vater und eine großartige Mutter die Kinder großziehen. But the statistic was very clear. Aber die Statistik war sehr eindeutig. The absence of a father is very destructive in the life of a child. Die Abwesenheit eines Vaters ist für das Leben eines Kindes sehr destruktiv. Think how many people have suffered from this. Maybe you too. Denk daran, wie viele Menschen darunter leiden. Vielleicht auch du. So what's the solution? Was ist also die Lösung? The solution is simply stop crying about the dad that you never had and never loved you. Die Lösung ist einfach. Höre auf, über den Vater zu weinen, den du nie hattest und der dich nie geliebt hat. And by faith appropriate that now you have a perfect father and you have an intimate relationship with him. Stattdessen solltest du im Glauben annehmen, dass du jetzt einen vollkommenen Vater hast und eine intime Beziehung zu ihm hast. But Reinhard, I don't have this intimacy with him. Aber Reinhard, ich habe diese Intimität mit ihm nicht. Well, tomorrow we'll talk about this. Nun, morgen sprechen wir darüber. See you guys tomorrow. Bis morgen.